Ja, einen schönen guten Morgen. Ich freue mich. Ich glaube, nach knapp zwei Jahren, dass ich die Möglichkeit habe, wieder hier bei Ihnen zu sein. Das ist sehr schön. Und hier sehen Sie das Thema, worum es heute geht. Wer mich nicht kennt, ich arbeite für die AMCEE, das ist das Israelwerk der früheren Pilgermission St. Krishona. Krishona dürfte vielleicht bekannt sein. Ja, es ist das Schweizer Gemeindewerk, eines der ältesten in Europa. Und die haben schon vor 160 Jahren, damals ins Osmanische Reich, Missionare ausgesandt. Da sind im heutigen Israel, im heutigen Jordanien bis hin Ägypten, Äthiopien, überall Gemeinden entstanden, Missionswerke entstanden, ein Sammelsurium. Und durch die Kriege musste vieles unterbrochen werden. Und AMCEE ist eine Neugründung dessen, was damals Krishona geleistet hatte. Steht für Arbeitsgemeinschaft für das messianische Zeugnis an Israel. Der Unterschied von damals ist der, dass wir heute keine Missionare in den Nahen Osten senden, sondern dass wir die bestehenden Projekte, die dort sind, auf Gemeindeebene oder im diakonischen Bereich, dass wir diese unterstützen, auch im Rehabilitationsbereich. Und dass wir diese dann in Europa auch bekannt machen. Wir übersetzen die Dinge und machen sie hier dann den Gemeinden hier in Deutschland, in der Schweiz bekannt durch die Zeitung Focus Israel. Ich habe sie Ihnen mitgebracht, nehmen Sie sich die mit. Und wiederum bringen wir die Gebetsmehl heraus an jedem Donnerstag, dass es möglich ist, regelmäßig dann auch für die Geschwister zu beten. Und ganz besonders ist es uns wichtig, dass die Einheit zwischen Juden und Arabern und Palästinensern deutlich wird innerhalb der Gemeinde Jesu. Da ist es wichtig, da wo die Nachfolge in Jesus da ist, dass da auch wirklich Einheit da ist. Und so unterstützen wir auch die arabischen und palästinensischen Christen. Da sind unterschiedlichste Gemeinden. Wer nächste Woche Zeit hat, ich lade Sie gerne ein, nach Schenefeld, Hamburg, oben im Nordosten. Ich komme jetzt selber ja von Wedel. Ja, Wedel, Hamburg ist nicht so weit, eine Stunde Fahrt. Ja, da kommt jetzt ein arabischer Christ. Seit vielen Jahren sind wir befreundet. Er berichtet auch hier in Taschira im Norden Galiläas, eine größere arabisch-palästinensische Stadt, die dort ist. Und Gott hat ihn qualifiziert und berufen. Und dort wird jetzt eine Gemeindearbeit aufgebaut. Und jetzt stellt euch vor, da ist ein jüdischer Bürgermeister. Und er ist so dankbar für die evangelikalen Menschen, die dort auch Israel unterstützen. Und das kam ja auch hier im Gebet jetzt zum Tragen, ja, wie sehr manch einer von ihnen auch mit Israel verbunden ist. Und der jüdische Bürgermeister von Galiläa, Taschira, der sagte, Mensch, wenn die Evangelikalen so treu sind, und der arabische Pastor, Hatim Jiris sein Name, der gehört zur arabisch-palästinensisch-evangelikalen Bewegung. Die treffen sich auch so wie Sie jetzt hier in Schneverdingen, ja. Und er sagte, Mensch, das möchte ich unterstützen. Und er hat der Gemeinde ein Baugrundstück geschenkt mit einer Auflage. Der sagt, es gibt um mich herum so viele Moscheen, so viele Minarette, aber ich schenke dir das Baugrundstück, damit du eine Gemeinde baust. Und ich möchte, dass du ein großes Kreuz auf dem Gemeindehaus stellst, dass ich das von meinem Büro aus sehen kann und alle anderen sollen es auch sehen. Aus Dankbarkeit gegenüber den Evangelikalen, das sind moderne Wunder. Das sind Wunder, die findet man nicht mal in einem Roman oder sonst wo was. Das ist das, was das Leben schreibt. Ja, und er kommt jetzt nach Schenefeld in die Ansgar-Kirche. Ja, Hatim Jiris, und berichtet dann eben auch über dieses Wunder dort im Norden Galiläas, dass ein evangelikaler arabischer Pastor dort jetzt hier diese Arbeit aufbauen kann. Insofern, das ist ein Zeichen, wie auch hier das Thema, eine Hoffnung für Israel. Eine Hoffnung eben auch für die Araber und für die Menschen, die dort leben. Insofern, da berichten wir auch in den Zeitungen, nehmen Sie es mit. Und wie gesagt, Schenefeld, das ist eine Stunde Autofahrt. Ich habe jetzt auch eine Stunde hierher gebraucht, also es geht. Es sind 70, 75, knapp 80 Kilometer. Ja. Er wird sich freuen, wenn er dann hört, jawohl, Mensch, auch hier kommen Leute her. Das ist sehr schön. Jetzt ist ja bald Weihnachten. Wenn ich schon an den Ankündigungen vom Fokus Israel bin, wir haben jetzt den Israel-Kalender herausgegeben. Es gibt sehr viele Israel-Kalender, das weiß ich. Aber der Unterschied hier ist, Sie haben alle jüdischen Feste hier. Alle jüdischen Feste, die Sie übers Jahr sich anschauen können, mit Erklärungen, mit allen Bibelstellen. Wiederum haben Sie auch alle Bibellesungen, wie sie in der Synagoge sind. So dass wenn Sie, es ist Freitag, es ist Schabbat und jetzt haben wir ja hier Sacharja 8 gehört, ja, wird auch in der Synagoge gelesen und dann können Sie exakt verfolgen, was wird wann hier in den Synagogen gelesen und insofern kann man insofern auch ein Stück weit selbst geistlich hier verbunden sein mit Israel. Verschiedenste andere Bücher habe ich Ihnen auch mitgebracht, unter anderem den Israel Trail. Wer ein Weihnachtsgeschenk noch sucht, hier wäre heute das Angebot, das kostet normal 14,95, das können Sie für 10 Euro haben. Ein messianisch-jüdisches Ehepaar aus Elat, die berichten, wie sie mit dem Rucksack auf dem Rücken durchs Land gegangen sind. Sind noch so Althippies, zwar alle 70, 72, ja. Hat ja keiner mehr es für möglich gehalten, dass man früher so auch so bisschen hippie-mäßig drauf war, ja. Aber die berichten, wie sie als messianische Juden da unterwegs waren, im Land vom Norden bis zum Süden, das zu Fuß und wie sie das Evangelium weitergegeben haben. Und es ist wirklich, man lernt die Geografie kennen, man lernt die Mentalität der Menschen kennen und insofern können sie sich da umschauen. Das ist dieses Buch hier, der Israel Trail. Ein anderes im Blick auf Israel ist jetzt vor 2 Wochen aus der Druckerei rausgekommen. Israel ABC. Und da ist es interessant, warum heißt Jesus Jesus von Nazareth? Er ist doch in Bethlehem geboren. Warum ist er nach Kapernaum gegangen? Wo die Bibel doch sagt, Kapernaum im Lande Galiläa ist doch das Land der Heiden. Das Licht. Ja, das ist nicht mal Licht, das ist Dunkelheit. Oder der siebenarmige Leuchter. Warum ist die Menora von Gott angeordnet worden im Tempel? Oder der Ölberg? Wir haben hier Sacharja 8 gehört. In Sacharja 14 heißt es, der Herr kommt vom Ölberg wieder. Was bedeutet denn der Ölberg? Apostelgeschichte 1, er ist auch aufgefahren vom Ölberg. Welche Bedeutung hat der Ölberg? All diese Hintergrundinformationen haben wir hier in dem Buch zusammengefasst, ja. Und insofern, ja, ein ABC rund um Bibel und Israel. Darf ich das? Wenn wir hier auf Israel zu sprechen kommen, dann ist es tatsächlich so, dass das jetzt weitergehen müsste. Ich habe es angemacht. An ist es und jetzt mache ich es nochmal an und aus und es geht. Ja, ich habe zu lange geredet, gell? Ja. Die Einheit, und ich möchte mit uns da auch über Jesaja kurz nachdenken, die Einheit, die uns hier angegeben wird, greift Jesaja auf. Jesaja heißt es in Kapitel 56 in Verse 6 bis 9, dass es einmal eine Zeit kommen wird, ja, wo Juden und Nichtjuden gemeinsam zusammen Gott loben und preisen werden. Und das geschieht heute schon innerhalb der messianischen Bewegung. Und es ist hochinteressant, ja, dass es dann heißt, dass die Nichtjuden, die mit Israel vereint sind, dass diese dann sogar den Schabbat halten werden. Und hier komme ich drauf zu sprechen, im Blick auf Israel. Seht, es ist ein so kleines Land. Das Bundesland Hessen ist größer. Jetzt waren ja die Wahlen in Hessen. So ein kleines Land. Und dann müssen wir uns vergegenwärtigen, dass ein Teil hier nicht mal Israel ist, sondern palästinensische Autonomiezone, die von der UN und auch von der EU anerkannt ist. Und doch Wir kommen jetzt vom 9. November. Bundeskanzler, auch Bundespräsident haben ja sehr eindrücklich in ihren Reden auch die Verantwortung deutlich gemacht, die nach dem Synagogenbrand Reichspogromnacht 1938 hier im Blick auf das deutsche Volk lastet, welche Verantwortung da ist. Und niemand hätte gedacht, dass 10 Jahre später, 1948, ein Staat Israel entsteht. Niemals. Aber wenn jemand die Prophetien ernst nimmt, wie wir auch hier gehört haben von Zacharja 8, ich werde sie wieder zurückbringen nach Jerusalem. Den Völkern wird das nicht recht sein. Aber dass der Staat Israel entstanden ist, das ist ein prophetisches Zeichen. Und insofern, hier sehen Sie Jerusalem. Und insofern ist gerade auch im Blick auf Jerusalem, ich möchte das hier noch einmal aufschlagen, ein paar Verse vorher, wenn die Welt heute so in Aufruhr ist, dann vielleicht nicht allein, weil die Juden wieder hier zurückgekehrt sind nach Israel und dass Jerusalem die jüdische Hauptstadt des Landes Israels ist, sondern weil auch das prophetische Wort letztendlich es sagt und in der Völkerwelt eine gewisse Rebellion gegen die Ausführungen oder gegen die Erfüllungen biblischer Prophetien sind. Ein paar Verse vorher. In Zacharja 8, so spricht Gott der Herr in Vers 6. Erscheint es auch unmöglich in den Augen derer, die in dieser Zeit übrig geblieben sind von diesem Volk, also dem Volk der Juden, sollte es darum auch unmöglich erscheinen in meinen Augen? So spricht der Herr. Der Herr Zebaoth, siehe, ich will mein Volk erlösen aus dem Lande gegen Aufgang. Das ist tatsächlich jetzt von Israel aus gesehen, ja, wäre der Aufgang Nordafrika, darüber hinaus dann eben auch, wie es heißt, aus dem Lande gegen Niedergang. Das von Israel aus gesehen Europa. In Vers 7, ich will sie erlösen aus dem Lande gegen Aufgang und aus dem Lande gegen Niedergang der Sonne. Ich will sie heimbringen, dass sie in Schneverdingen wohnen und sie sollen mein Volk sein. Steht das da? Sie sollen hier in Jerusalem wohnen. Sie sollen mein Volk sein. Ich will ihr Gott sein. Und dann, wie wir es gehört haben vom Thomas, stärkt nun eure Hände, die ihr diese Worte hört, in dieser Zeit, durch des Propheten Mund. Das heißt, die Bibelleser wussten immer mehr. Und es erfüllt sich vor unseren Augen, auch wenn die Welt in Aufruhr ist, dass jetzt der amerikanische Präsident am 6. Dezember letzten Jahres Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkannt hatte. Die Unruhen, die werden dann natürlich interessanterweise hier Trump zugerechnet, statt deutlich zu machen, dass es der muslimische Terror ist, der hier die Fundamente für Gewalt und Mord legt. Hier seht ihr den Tempel, heute der Felsendom. Hier war in diesem Quadrat der Tempel zur Zeit Jesu. Und es ist der Berg Moria, wo Abraham Isaak darbrachte, wo hier Gott diese Stelle erwählt hat, wo er gesagt hat, hier möchte ich meinen Tempel bauen. Und hier stand dann der Tempel. Die gesamte biblische Geschichte hat sich dort abgespielt. Nicht in Europa, nicht in Deutschland, sondern wenn ihr schaut, Israel hier, ja, Saul, David, Salomo, dann die 39 Könige insgesamt, ja, was wir in der Bibel lesen, dann die Propheten alle miteinander, trotz der Deportation, hier nach Assyrien, dann das Südreich nach Babel, ja, denkt an Psalm 137, an den Wassern zu Babel saßen wir und weinten, ja. Aber Gott hat sein Volk nicht verstoßen. Er hat sie zurückgeführt. Wir lesen das unter Esra und Nehemia. Und er hat sein Wort wahrgehalten. Und hier, als dann Zerubabel den zweiten Tempel baute, wir lesen das wie in Nehemia, wie es beschrieben wird, in einer Hand die Waffe, in der anderen Hand die Kelle, um die Mauern zu bauen. Das ist Glaube und das ist auch heute noch so in Israel. Israel wird unter dem Druck der Völker der Welt so massiv angegangen, in einem permanenten Kriegszustand, weil unendlich viele, viele Völker Israel vernichten wollen, das Existenzrecht nicht anerkennen. Und dennoch ist Israel heute die modernste Stadt des gesamten Nahen und Mittleren Ostens. Egal in welcher Hinsicht, sei es wissenschaftlich, sei es technologisch oder egal was. Und Israel, das einzige Land im Nahen und Mittleren Osten, wo die Gemeinde Jesu am Wachsen ist. Auch die der arabischen Christen, der palästinensischen Christen, nicht nur die der messianischen Juden. Und hier erfüllt sich auch Gottes Wort. Ja. Es heißt einmal, dass es eine Zeit kommen wird, ebenso in Zacharja 14, wo hier alle Nationen zusammenkommen, zwar auf der einen Seite, sie wollen Israel vernichten, aber dann kommt der Herr, er greift ein und sie werden erkennen, wer der Lebendige ist. Zacharja 14 und dann heißt es, dass die Nichtjuden mit Israel zusammen das Laubhütten festhalten. Also freuen wir uns im Moment auch über die christlichen Feste, Weihnachten und Ostern und alles. Aber was die biblische Prophetie betrifft, scheinen die jüdischen Feste hier in der Zukunft ein Bestandteil zu sein, wie sie die Christen auch im ersten Jahrhundert hatten. Im ersten Jahrhundert ist man mit den Juden zusammengekommen, um gemeinsam an Pessach, der Opferung Jesu, zu denken. Wiederum an anderen Festen der Heilstaten Jesu. Und hier seht ihr den Tempel, wie er in der Zeit Jesu aussah. Hier ist der Ölberg, goldenen Tore oder Osttor, wo der Herr Jesus reingegangen ist, die Hallen Salomos. Ja, hier ist die Klagemauer heute, ja, die Kotel. Bis 1967 war der Zutritt für Juden dort verboten gewesen. Und sollte die Zwei-Staaten-Lösung umgesetzt werden, bedeutet das die erneute Teilung Israels. Und bedeutet es, dass Juden keinen Zutritt mehr haben, wie es bis 1967 war, zu ihrer heiligsten Stätte, die es gab. Eben die Westmauer, die Klagemauer, die Gebetsmauer. Und die Deportation der Juden 70 nach Christus war etwas Grauenhaftes gewesen. Und niemals hätte man erwartet, dass ein Volk, das 2000 Jahre in der Diaspora gelebt hat. Und das ist einzigartig auf unserer Welt. Einzigartig. Jesus weint in Matthäus 24 über Jerusalem. Wird ein Stein auf den anderen bleiben? Hand aufs Herz. Das war so hat Jesus den Tempel gesehen. Matthäus 24. Der Gedanke, ja, könnte das so vollkommen vernichtet werden und dann das Volk deportiert werden, sollte da noch mal jemals Hoffnung sein? Ein anderes Beispiel. Sie gehen hier auf ihren Friedhof, hier in ihrem Dorf, wo vielleicht auch ihre Verwandten liegen, Bekannten, Freunde. Und dann dieses Bewusstsein, eines Tages werden sich diese Gräber auftun. Sowas können wir nur im Glauben annehmen. Aber es gibt ja nichts Sichtbares, nichts an Beweisbarem, nichts, wo wir in der Hand festhalten können und sagen, so wird es sein. Sondern wir nehmen es im Glauben wahr. Ich komme deswegen darauf. So haben Bibelleser es wahrgenommen. Die prophetischen Aussagen hier in Zacharja 8 oder auch anderen Stellen. Ich werde mein Volk sammeln aus allen vier Enden. Sie werden wieder zurückkommen ins Land. Jerusalem wird wieder die Hauptstadt werden. Und so auch das Versprechen im Korintherbrief. Die Toten werden auferstehen. Ja? Insofern ist etwas Schönes. Friedhof ist kein Todesort, sondern die Ruhestätte der künftig Lebenden, die, die an Jesus glauben, die, die in der Nachfolge Jesu stehen. Etwas Schönes. Eckernförde war ich auf der Beerdigung, da schrieb die Tochter auf dem Sarg ihrer Mama, sagt sie, auf Wiedersehen, Mama. Das ist Glaube. Glaube im Alltag, ein Festhalten, ein Vertrauen auf etwas, was wir nicht sehen, aber doch hoffen. Warum? Weil die Bibel es uns sagt. Das ist das einzige Fundament, das wir haben. Und so auch im Blick auf Israel. Ja, die Deportation der Juden grauenhaft. Und die Juden haben niemals ihre ursprüngliche Heimat vergessen. Niemals. Sie sind immer im Herzen verbunden gewesen, egal wie die Pogrome aussahen. Und interessanterweise, wenn wir am 9. November 1938 erinnert werden, müssen wir uns auch vergegenwärtigen, dass die Synagogen von jüdischer Seite Tempeln heißen, in Erinnerung an den Tempel von Jerusalem. Ja, der ist nicht vergessen worden. Und es gab dennoch immer Gläubige, welche dem Wort Gottes vertrauten. Und da möchte ich Sie ermutigen, möchte ich mich selber auch ermutigen. Egal wie es draußen dunkel ist und wie die Welt am Toben ist, ich möchte in meinem Einfachen hier dem Wort vertrauen. Das ist August Hermann Franke, der die größte Schulreform, die bis zum heutigen Tage eigentlich anhält, der Gründer der Realienschule, hat das größte Diakoniewerk aufgebaut. Hier steht einfach nur, er vertraute Gott. Ja, der Waisenhausvater von Halle. Das ist hochinteressant. Aber was wenige wissen, er hat auch Bücher geschrieben über Israel. Und da beschreibt er, ja, wie Gott eines Tages Israel wieder sammeln wird. Oder erster Zionistenkongress in Basel. Juden und Nichtjuden, ebenso wie wir heute sagen, messianische Juden, versammeln sich in Basel 1897 und sie vertrauen darauf. Eines Tages wird der Herr sein Volk wieder in die Heimat zurückführen. Und für mich ist diese Menorah, das ist von einem Dortmunder Juden, der ins englische Exil gegangen ist, errichtet worden, ist dann ein Geschenk gewesen. Und diese Menorah, der siebenarmige Leuchter, stellt eigentlich die Gegenwart Gottes dar, symbolisch. Sie stand in der Stiftshütte, dann im Tempel. Und das Herz dieses siebenarmigen Leuchters ist das Totenfeld hier, aus Hesekiel 37. Und hier wird berichtet, ja, ich werde mein Volk sammeln aus den vier Ländern, Kontinenten dieser Erde, ja, aus Osten und Norden und Westen. Ich werde sie hier heraussammeln und ich werde sie wieder in die Heimat zurückbringen. Und Benno Elkan, der das entwickelt hatte, das ist direkt im Stamm, ich mache es nochmal zurück, denn, ja, das Herz hier auf diesem Stamm, da hat er das Hesekiel 37. Und das war das Relief, das David Ben-Gurion an seinem Arbeitstisch, an seinem Schreibtisch gegenüber vor Augen hatte, der erste Staatsgründer Israels. Er wusste, mit der Staatsgründung Israels ist jetzt ein prophetischer Schritt in Erfüllung gegangen, der Jahrtausende angekündigt war. Und insofern ein kleines Land mit großer Bedeutung und der Druck, auf den Israel lastet, ist immens. Seemens. Denn von den 21 Staaten der Arabischen Liga haben 19 Staaten das Land nicht anerkannt. Bis zum heutigen Tage. Wollen die Vernichtung Israels. Und insofern betet. Die einzige Chance ist, dass heute die arabischen Staatsführer in der islamischen Welt, dass sie zum Glauben kommen. Dass sie zum Glauben kommen und erkennen, dass Jesus der Herr ist. Es gibt einen Mann, der unter dem Pseudonym Mark Gabriel auch im deutschen Sprachraum Bücher veröffentlicht hat. Seine Bücher sind übersetzt. Er war Professor in der Kairoer Universität, ein Islamgelehrter, ein Islamwissenschaftler. Er hat Jesus kennengelernt. Heute steht er weltweit für die Botschaft Jesu ein. Der Gründer der Hamas, eine Terrororganisation, die den Gaza beherrscht, dessen Sohn ist heute gläubig, schreibt Bücher über Jesus. Gott kann Herzen verändern und das wollen wir festhalten und gezielt dafür beten. Israel bleibt aber dennoch ein Zeichen des Ärgernisses bis zur Wiederkunft. Und daher danke auch für alle Verbundenheit, die sie mit Israel haben, aber die Schar derer, die scheint kleiner zu werden. Israel wird bis zur Wiederkunft Jesu ein Ärgernis bleiben, weil es ein geistliches Problem ist. Es ist ein geistliches Problem und kein politisches Problem. Nur die Gläubigen sind die einzigen, die das erkennen und entsprechend beten können. Und insofern möchte ich Sie ermutigen, Gott verändert die Verhältnisse. Und nun möchte ich über einen Mann noch sprechen, über Jesaja. Jesaja war jemand, ja, der hier deutlich gemacht hat, ab Kapitel 40, tröstet mein Volk, redet freundlich mit Jerusalem. Er gibt dem Müden Kraft. Die, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Das sind Verse, die können wir im Konfirmandenunterricht vielleicht weitergeben oder im Bibelunterricht. Aber sie sind konkret bei Jesaja im Blick auf Israel. Und die Nicht-Juden, die können in dieser Weise ebenso hier ein freundliches Wort für Israel einlegen. Und selbst wenn ihre lokalen Medien wieder sonst was schreiben gegen den jüdischen Staat, dann haben sie die Möglichkeit, Kraft ihrer Person, ihrer Stimme, ihres Namens einen Leserbrief zu schreiben. Mutig sein in der Weise. Bekennen. Gläubige sind hier im Glauben an den Gott Israels verbunden. Der Herr Jesus, der hier aus dem Volk Israel gekommen ist, er wird, hier habe ich Ihnen eine Tafel mal dargestellt, Jesaja 2, Vers 4, alle Nationen kommen unter seine Herrschaft. Jesaja ist der fünfte Evangelist. Der fünfte Evangelist, wenn wir wissen wollen, wie er von seinem Charakter sein soll, wie er von seiner Wirkungstätigkeit her sein soll, der Messias, wie er sterben soll, wie er auferstehen soll, wie eines Tages seine Weltherrschaft sein wird, spätestens im tausendjährigen Reich und dann für Zeit und Ewigkeit, dann kann ich das alles im Jesaja finden. Jesaja hat das prophetisch vorangekündigt. Und das ist fantastisch. Jesaja wird von einer Jungfrau geboren. Wir kommen jetzt auf Weihnachten zu. Nicht junge Frau, Jungfrau. Durch den Samen der Frau in 1. Mose 3, Vers 15. Darauf bezieht sich Jesaja. Ebenso viele Menschen stolpern über ihn, stoßen sich an ihn. Das ist bis zum heutigen Tage. Erst kürzlich ist wieder in einem islamischen Staat eine kleine Christengruppe überfallen worden und sie standen vor der Wahl, unterwerfe dich Allah und Mohammed oder sterbe. Das ist die Realität, betet für die Menschen. Der Messias begann seine Tätigkeit in Galiläa, eben in Kapernaum, wie die Propheten es vorausgesagt haben. Weil Kapernaum heißt Qua-Nachum, das ist das Dorf des Trostes. Er ist der Tröster und daher begann er im Dorf des Trostes. Und der Zweig Isais, deswegen heißt Jesus, Jesus von Nazareth, die prophetische Erfüllung, denn Nozer ist der Zweig und daher durfte er nicht Jesus von Bethlehem heißen, damit auch diese Prophetie sich erfüllt. Und er besitzt die Fülle des Heiligen Geistes und die, die ihm nachfolgen, die werden von seinem Geist auch erfüllt werden. Er ist der Erlöser der Welt, Jesaja 11. Jesaja 25, er besiegt den Tod. Jesaja 28, er wurde verworfen. Jesaja 33, dennoch, er ist der kommende Richter für Zeit, für alle Generationen. Jesaja 36, deswegen die Evangelien, er vollbringt Wunder. Wenn Sie die Struktur der Wunder schauen in den Evangelien, es sind immer zwei Naturwunder, Heilungswunder oder drei Wunder, und das ist die Struktur, denn nach jüdischem Verständnis muss alles durch zwei oder dreier Zeugen Mund bestätigt werden. Ansonsten ist es ungültig. Daher haben wir zweifache Totenauferweckung, zweifache Blindenheilungen und dergleichen. Ja, zweifache Brotspeisung und dergleichen, damit dieses Gesetz Mose erfüllt wird, dass die Struktur gemäß, wie Jesaja es sagt, ja, er vollbringt Wunder und diese Wunder wurden zwei- bis dreifach dokumentiert. Und insofern ist die goldene Krone, ist der, ja, er kommt wieder als der glorreiche Messias für Zeit und Ewigkeit. Und alle Welt wird sich ihm unterwerfen müssen. Und insofern dürfen wir dankbar sein, dass er wiederkommt und daran festhalten. Und unser Glaube, unser kleines Leben in Anführungsstrichen, bei Gott ist es wertvoll, aber hier in dieser Welt, was sind wir? Wir sind Staubkörner. Und dennoch dürfen wir unser Leben hier festmachen an ihm, in dem Wissen, er kommt wieder und auf dem Weg zu ihm dürfen wir auch für die Gläubigen und insbesondere auch in dem, was Gott durch Israel getan hat, erkennen, jawohl, Israel ist und bleibt das Bundesvolk Gottes und er wird auch nach Hesekiel 40 eines Tages wieder den Tempel errichten. So sah der Tempel aus. Und wir werden dann in Jerusalem das Zentrum, die Hauptstadt des tausendjährigen Reiches haben. Das ist ein Modell der byzantinischen Christen. Sie haben Jerusalem immer als Mittelpunkt der Welt dargestellt. Und insofern, ob wir nach Israel heute kommen, spielt keine Rolle. Aber eines Tages werden wir hier erleben, wie der Messias von Jerusalem aus seine Herrschaft über diese Welt errichtet. Und dann wird endgültiger Friede sein. Bis dahin dürfen wir dankbar sein, hier in Deutschland in einer Friedensperiode zu sein, wo 70 Jahre Frieden ist. Wir sind die erste Generation, die das erleben in einer 500-jährigen deutschen Geschichte. Das gab es in dieser Weise noch nie, dass eine Generation 70 Jahre lang Frieden hatte. Das ist einzigartig und dafür können wir dankbar sein, dass wir das erleben dürfen. Ein Gebet, die Versöhnung miteinander, aber auch die Versöhnung in Israel. Hier sehen Sie, die messianische Bewegung wächst und damit komme ich zum Schluss. Das ist das sichere Zeichen dafür, dass der Herr bald wiederkommt. So viele jüdische Menschen wie jetzt derzeit sind noch nie zum Glauben an den Herrn gekommen. Und das ist die prophetische Verheißung, die er hier auch in Zacharja, ebenso auch in Hesekiel gegeben hat, dass er sie nicht nur sammeln wird, dass Israel nicht erst wieder eine Nation wird, sondern nachdem dies geschieht, heißt es konkret in Hesekiel 37, dann werde ich ihnen auch meinen Geist geben. Und das ist ein Indikator dafür, der Herr, dessen Ankunft steht kurz bevor, ebenso was wir erleben, sind die Geburtswehen seiner Ankunft. Insofern ist die heutige messianische Bewegung ein sicheres Zeichen dafür, jawohl, wir dürfen vielleicht die Menschen sein, die hier ganz neu nicht nur die Prophetien erkennen und entdecken, sondern letztendlich auch sehen, dass der Zeiger seiner Wiederkunft kurz bevor uns ist. Insofern Ihnen eine gesegnete Woche und ich darf abgeben.